Lass mal kurz hier unseren Bassisten ausruhen. Ihr kennt das. Nach der Arbeit, kurze Ruhepause und dann gleich in die nächste Arbeit rein. So ist die Gesellschaft heutzutage. Arbeit! Es geht um Arbeit! Wollt ihr die totale Arbeit von uns hören? Dann bieten wir sie euch zum Besten. Absolute Arbeit! Hinter dir, schau nur nach vorne und lass dich einfach inspirieren von all den Dingen, die um dich passieren. Schau nur nach vorne, Baby, du darfst dich nicht verlieren. Schau nur nach vorne, Baby, lass die anderen reden. Schau nur nach vorne und leb dein eigenes Leben. Schau nur nach vorne und lebe deinen Traum. Gib dir selbst ein wenig Raum. Die Welt zerfällt zu Staub. Die Welt zerfällt zu Staub. Die Welt zerfällt zu Staub. Die Welt zerfällt zu Staub. Wir stehen aus ihren Trümmern wieder auf. Wir stehen aus ihren Trümmern wieder auf. Wir stehen aus ihren Trümmern wieder auf. Wir stehen aus ihren Trümmern wieder auf. Yeah.